Aufgabe 12. Sie hören jetzt 5 Redebeiträge. Nach jedem Redebeitrag haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die indirekten Fragesätze zu notieren. Frau Weiß. Also, ihr habt heute Morgen gehört, was die Geschäftsleitung für die nächste Zeit so plant. Was meint ihr dazu? Ich finde eigentlich die Idee mit der neuartigen Regenjacke gut. Zwar gibt es die Dinger fast in jedem Supermarkt, aber in welcher Qualität? Mit diesem neuen Material, super leicht, aber extrem widerstandsfähig und wärmeregulierend, zu einem günstig kalkulierten Preis für die Kunden, das müsste sich doch am Markt auch gegen die große Konkurrenz behaupten können. Diese neue Jacke wird bestimmt unsere Arbeitsplätze sichern. Das ist meine Hoffnung. Herr Lenz. Du redest schon wie unser Chef. Ich jedenfalls bin ziemlich sauer. Erst 2 Wochen vor dem geplanten Produktionsbeginn erfahren wir davon. Erst vor 2 Monaten sagte die Betriebsleitung, dass dieses Jahr keine großen Änderungen mehr zu erwarten wären. Und jetzt soll plötzlich alles umgestellt werden. Das ist sehr unfair. So schlecht darf man keine langjährigen Mitarbeiter behandeln. Herr Gleiwitz. Naja, wann ich das erfahre, ist mir eigentlich egal. Aber es stimmt schon. Einiges wird sich bestimmt ändern. Meine Befürchtung ist, wir werden kurzfristig ohne Ankündigung Überstunden machen müssen. Oder wir haben am Wochenende Rufbereitschaft und müssen in die Firma kommen, wenn irgendetwas wieder nicht funktioniert hat. Das kennen wir doch. Die neue Produktion klappt nie so leicht, wie die Planer sich das vorstellen. Ich glaube nicht, dass es diesmal anders ist. Das ist immer das Gleiche. Frau Neuhaus. Ja, genau. Das ist ja das Schlimme. Die Geschäftsleitung macht mit uns Beschäftigten, was sie will. Es geht nicht, dass wir am Morgen erfahren, dass wir am Abend 3 Überstunden machen müssen, nur weil in der Produktion mal wieder was nicht läuft wie geplant. Ich habe kleine Kinder, mein Mann arbeitet abends und was sollen wir dann mit den Kleinen machen? Wir müssen dazu klar unsere Forderungen formulieren. Zum Beispiel muss die Firmenleitung spätestens eine Woche vorher Überstunden ankündigen. Herr Bürger. Ihr habt alle schon so eine feste Meinung dazu. Mir ging das alles zu schnell und ich bin noch etwas sprachlos. Ich muss erst noch überlegen, was ist positiv und was ist negativ an diesem Projekt Neue Regenjacke. Ich weiß jetzt noch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Wir sollten uns vielleicht morgen nochmal treffen und uns eine Position dazu überlegen. Oh, wir müssen wieder an die Arbeit. Unsere Pause ist zu Ende. Bis später.